Westhöhe, da steht ein Köhlerhaus. Frühmorgens, wenn die Hähne krähen, schaut's Köhle Liesel raus. Hat braune Augen, braunes Haar und einen Rosenmund. Wenn sie lacht, sie ist kaum 18 Jahre. Jubi, walalala, jubi, walalala. Singt im Walde gleich die ganze hohe Schar. Jubi, walalala, walalala. Glücklich sein übers Jahr, mein Schatz, da bist du mein. Übers Jahr, mein Schatz, da bist du mein.